Protokolle 3.16. Erinnern Sie sich an die Französische Revolution, der wir den Namen der Großen verliehen haben. Die Geheimnisse ihrer Vorbereitung sind uns wohl bekannt, denn sie war das Werk unserer Hände. Seit diesem Zeitpunkt haben wir die Völker von einer Enttäuschung zur anderen geführt, damit sie sich von uns ab und dem Könige aus dem Blute Zions zuwenden, den wir für die Welt bereithalten. Protokolle 3.17. Gegenwärtig sind wir als internationale Macht unverwundbar, denn sobald man uns in einem Staate angreift, unterstützen uns andere Staaten.